Abschnitt 7 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Fünftes Kapitel, Teil 1. Ozias Midwinter an Mr. Brock. Thorpe Ambrose, 15. Juni 1851. Lieber Mr. Brock, wir sind seit kaum einer halben Stunde hier angelangt, und zwar in dem Augenblicke, wo die Diener das Haus für die Nacht zu schließen im Begriff waren. Alan ist von der langen Tagereise ermüdet zur Ruhe gegangen und hat mich in dem Zimmer, das man hier die Bibliothek nennt, allein gelassen, um Ihnen einen Bericht über unsere Reise nach Norfolk abzustatten. Da ich besser an Strapazen jeder Art gewöhnt bin als er, so fühle ich mich noch munter genug, um einen Brief zu schreiben, obgleich die Stehuhr auf dem Kaminsims Mitternacht zeigt und wir seit 10 Uhr morgens auf der Reise waren. Die letzten Nachrichten, die Sie von uns empfingen, kamen von Alans Hand, und zwar von der Insel Man. Wenn ich nicht irre, erzählte er Ihnen von der Nacht, die wir auf dem Wrack zubrachten. Verzeihen Sie mir, lieber Mr. Brock, wenn ich mich über diesen Gegenstand nicht eher gegen Sie ausspreche, als bis ich desselben mit etwas mehr Fassung werde gedenken können. Der schwere Kampf gegen mich selbst muss wieder ganz von vorn durchgefochten werden, aber ich will mit Gottes Hilfe endlich dennoch siegen. Es ist unnötig, Sie mit einer Schilderung unserer Streifzüge in den nördlichen und westlichen Gegenden der Insel oder der kurzen Seefahrten zu langweilen, die wir machten, als die Ausbesserungen an der Yacht endlich beendet waren. Es wird besser sein, dass ich sogleich beim gestrigen Morgen, dem Morgen des 15. anfange. Wir waren mit der Nachtflut in den Hafen von Douglas eingelaufen, und sowie das Postamt geöffnet war, sandte Alan auf meinen Rat ans Land, um die Briefe holen zu lassen. Der Bote kehrte nur mit einem einzigen Briefe zurück, und die Schreiberin desselben war die frühere Herrin von Thorpe Ambrose, Mrs. Blanchard. Ich halte es für recht, dass Sie von dem Inhalte dieses Briefes unterrichtet werden, denn derselbe hat beträchtlichen Einfluss auf Alans Pläne geübt. Er hat, wie Sie wissen, die Gewohnheit, alle seine Sachen zu verlieren, und hat natürlich auch diesen Brief bereits verloren. Deshalb muss ich Ihnen das Wesentliche desselben mitteilen, so gut es mir möglich ist. Die erste Seite meldete die Abreise der Damen von Thorpe Ambrose. Sie verließen den Ort vorgestern, den 13., mit dem Entschluss, ins Ausland zu reisen und gewisse alte Bekannte zu besuchen, die in Italien, in der Umgegend von Florenz, ansässig sind. Es scheint sehr wohl möglich, dass Mrs. Blanchard und ihre Nichte sich ebenfalls dort niederlassen werden, falls sie ein passendes Wohnhaus mit Grundstück zu finden imstande sind. Sie haben beide eine große Vorliebe für das italienische Volk und Land und sind wohlhabend genug, um hierin ganz ihrer Neigung zu folgen. Die ältere Dame hat ihr Wittum und die jüngere ist im Besitz des ganzen väterlichen Vermögens. Der Inhalt der nächsten Seite war Alans Ansicht nach nichts weniger als angenehm. Nachdem sie in den dankbarsten Ausdrücken von der Güte gesprochen, mit der Alan ihr und ihrer Nichte gestattet, ihre Abreise von ihrer alten Heimat so lange zu verschieben, wie es ihnen beliebte, fügte Mrs. Blanchard hinzu, dass sein rücksichtsvolles Benehmen einen so außerordentlich günstigen Eindruck bei den Freunden und Untergebenen der Familie hervorgebracht habe, dass diese ihn bei seiner Ankunft auf dem Gute feierlich zu empfangen wünschten. Es sei bereits eine vorläufige Zusammenkunft der Gutspächter und bedeutendsten Leute der benachbarten Stadt zu diesem Zwecke gehalten worden, und Alan dürfe binnen kurzem einen Brief von dem Geistlichen erwarten, worin dieser anfragen werde, wann Mr. Armadale persönlich von seinen Gütern in Norfolk Besitz zu nehmen gedenke. Sie werden jetzt die Ursache unserer eiligen Abreise von der Insel Man erraten. Der erste Gedanke ihres ehemaligen Zöglings, nachdem er Mrs. Blankets Bericht von den Verhandlungen bei jener Zusammenkunft gelesen, war der, dass er sich diesem öffentlichen Empfange entziehen müsse, und der einzige sichere Ausweg schien ihm der zu sein, dass er nach Thorpe Ambrose abreiste, ehe noch der Brief des Geistlichen an ihn gelangte. Ich tat mein Möglichstes, ihn zu bestimmen, dass er sich die Sache ein wenig überlege, ehe er handle, aber er ließ sich nicht stören, sondern fuhr fort, seinen Mantelsack zu packen. In 10 Minuten war sein Gepäck in Ordnung, und in weiteren 5 Minuten hatte er seiner Mannschaft Befehl gegeben, mit der Yacht nach Somersetshire zurückzukehren. Der Dampfer nach Liverpool lag neben uns im Hafen, und es blieb mir wirklich nichts weiter übrig, als entweder mit ihm an Bord zu gehen oder ihn allein reisen zu lassen. Ich verschone Sie mit dem Berichte von unserer stürmischen Überfahrt, von der Art und Weise, wie wir in Liverpool aufgehalten wurden und dann auf unserer Landreise jedes Mal die Abfahrt der Züge versäumten. Sie wissen, dass wir sicher hier angelangt sind, und dies wird Ihnen genügen. Was die Dienerschaft darüber denkt, dass ihr neuer Squire ohne ein Wort der Meldung unter ihnen erscheint, hat wenig auf sich. Wie aber das Empfangskomitee darüber denken mag, wenn unsere Ankunft morgen bekannt wird, ist, wie ich fürchte, eine ernstere Sache. Da ich bereits der Dienerschaft erwähnt habe, kann ich Ihnen sogleich sagen, dass der letzte Teil von Mrs. Blankets Briefe ausschließlich von dem zum Haushalt gehörigen Personale handelt. Es scheint, dass alle Diener, sowohl die im Hause als die außerhalb desselben Beschäftigten, mit Ausnahme von 3 hier warten in der Hoffnung, dass Alan sie behalten wird. 2 dieser Ausnahmen sind leicht zu erklären. Mrs. Blankets und Miss Blankets Kammerjungfern begleiten die Damen auf ihrer Reise. Die 3. Ausnahme betrifft das erste Stubenmädchen, und in diesem Falle hat die Sache einen kleinen Haken. Um mich kurz zu fassen, das Stubenmädchen ist wegen einer Leichtfertigkeit mit einem Fremden, wie Mrs. Blankert sich etwas geheimnisvoll ausdrückt, über Hals und Kopf fortgeschickt worden. Ich fürchte, dass Sie über mich lachen werden, aber ich muss die Wahrheit bekennen. Ich bin nach dem, was uns auf der Insel Man begegnete, selbst gegen die unbedeutendsten Widerwärtigkeiten, die in keiner Weise mit Alans Einführung in seine neue Lebensbahn oder mit seinen neuen Aussichten in Verbindung stehen können, so argwöhnisch geworden, dass ich bereits einen der Diener über diese dem Anschein nach so unwichtige plötzliche Entlassung des Stubenmädchens befragt habe. Alles, was ich in Erfahrung bringen kann, ist, dass man einen fremden Mann in verdächtiger Weise in den Anlagen hatte umherlauern sehen, dass das Stubenmädchen eine so hässliche Person ist, um fast mit Gewissheit annehmen zu können, der Mann habe einen geheimen Zweck gehabt, indem er sich angenehm bei ihr mache, und dass er seit dem Tage ihrer Entlassung nicht mehr in der Gegend gesehen worden ist. So viel über die einzige Person, die in Thorpe Ambrose aus dem Dienste entlassen worden ist. Ich hoffe nun, dass aus dieser Angelegenheit nicht etwa Unannehmlichkeiten für Alan erwachsen. Was die übrige dagebliebene Dienerschaft betrifft, so sagt Mrs. Blankert von dem männlichen sowohl als dem weiblichen Teile derselben, dass sie vollkommen zuverlässige Leute sind. Sie werden deshalb ohne Zweifel alle ihre gegenwärtigen Stellen behalten. Da ich jetzt mit Mrs. Blankets Briefe zu Ende bin, liegt mir zunächst die Pflicht ob, Ihnen Alans herzlichste Grüße auszurichten und Sie in seinem Namen zu bitten, dass Sie so bald als möglich hierher kommen und ihm einen längeren Besuch machen. Obgleich ich mir nicht anmaßen darf zu glauben, dass meine Wünsche viel dazu beitragen werden, Sie zur Annahme dieser Einladung zu bestimmen, so muss ich dennoch bekennen, dass ich meine eigenen Gründe habe, um Ihre Anwesenheit dringend zu wünschen. Alan hat mir unschuldigerweise in Bezug auf unsere künftigen Beziehungen zueinander eine neue Sorge verursacht. Ich bedarf daher Ihres Rates sehr, um zu sehen, in welcher Weise ich diese Sorge beseitigen kann. Was mich augenblicklich in Verlegenheit setzt, ist nämlich die Verwalterstelle zu Thorpe Ambrose. Bis heute wusste ich bloß, dass Alan seine eigenen Pläne hierüber gefasst habe, die unter anderem sich seltsamerweise auch auf das Vermieten des ehemaligen Verwalterhäuschens bezogen, da der neue Verwalter im Herrenhause wohnen sollte. Ein von mir auf der Reise hierher zufällig hingeworfenes Wort bewog Alan, sich deutlicher über den Gegenstand auszusprechen, als er bisher getan, und ich erfuhr zu meinem unaussprechlichen Erstaunen, dass der Mann, den er zu dieser Verwalterstelle ausersehen, niemand anderes sei als ich. Es ist unnötig, Ihnen zu sagen, wie tief ich diesen neuen Beweis von Alans Güte gegen mich empfand. Die erste Freude darüber, dass er mir versicherte, ich verdiene den stärksten Beweis des Vertrauens, den er mir zu geben imstande sei, ward bald durch den Schmerz verbittert, der sich in alle Freude mischt, wenigstens in alle Freude, die ich je gekannt habe. Meine frühere Lebensweise ist mir noch nie in einem so betrübenden Lichte erschienen wie jetzt, da ich fühle, wie vollkommen untauglich dieselbe mich für die Stelle gemacht hat, die ich lieber als jede andere im Dienste meines Freundes bekleiden möchte. Ich fand den Mut, ihm zu sagen, dass ich nichts von der Geschäftskenntnis und Erfahrung besitze, die sein Verwalter haben müsse. Diesem Einwande begegnete er durch die großmütige Erklärung, ich könne lernen, und er versprach, den Mann aus London kommen zu lassen, der bereits eine Zeit lang das Amt eines Verwalters dort versehen habe und deshalb ganz geeignet sei, mir die nötige Anweisung zu geben. Glauben auch Sie, dass ich es lernen kann? Falls Sie es glauben, will ich Tag und Nacht arbeiten, um mich zu unterrichten. Sollten aber, wie ich es fürchte, die Pflichten eines Verwalters zu ernster Natur sein, um von einem so jungen und unerfahrenen Menschen wie ich aus dem Stegreif erlernt zu werden, dann bitte ich Sie, Ihre Reise nach Thorpe & Bruce zu beschleunigen und Ihren Einfluss auf Alan geltend zu machen. Er wird sich durch nichts Geringeres bewegen lassen, von meiner Person abzusehen und einen Verwalter anzustellen, der wirklich für die Stelle taugt. Ich bitte Sie dringend, in dieser Angelegenheit genau in der Weise zu handeln, die Ihnen als die beste für Alans Interesse erscheint. Wie sehr ich mich immer enttäuscht fühlen mag, er soll dies niemals gewahr werden. Ich verbleibe, lieber Mr. Brock, Ihr dankbarer Ozias Midwinter. P.S. Ich öffne dieses Kuvert wieder, um noch ein Wort hinzuzufügen. Sollten Sie seit Ihrer Rückkehr nach Somersetshire irgendetwas von der Frau im schwarzen Kleide und roten Schal gehört oder gesehen haben, so bitte ich Sie, mich, wenn Sie schreiben, davon zu benachrichtigen. O.M. Mrs. Oldershaw an Miss Gwilt. Damentoilettenniederlage, Diana Street, Pimlico. Meine liebe Lydia, damit mein Brief nicht zu spät auf die Post komme, schreibe ich dir in meinem Geschäftslokale und auf einem Geschäftsbriefbogen, da ich, seit ich dich zuletzt gesehen, Neuigkeiten für dich habe, die ich dir ohne Zeitverlust mitzuteilen für ratsam halte. Fangen wir also beim Anfange an. Nachdem ich die Sache sorgfältig überlegt, habe ich die Überzeugung gewonnen, dass du dem jungen Armadale gegenüber wohltun wirst, über Madeira und alles, was sich dort zutrug, den Mund zu halten. Der Mutter gegenüber war deine Stellung ohne Zweifel eine vortreffliche. Du warst ihr heimlich behülflich gewesen, ihren Vater zu hintergehen. Du warst, sobald du ihrem Zwecke gedient, in einem jämmerlich zarten Alter auf das Undankbarste von ihr entlassen worden. Als du nach einer Trennung von mehr als 20 Jahren plötzlich mit ihr zusammenkamst, fandest du sie in sinkender Gesundheit und als Mutter eines erwachsenen Sohnes, den sie in vollkommener Unwissenheit über die wahre Geschichte ihrer Heirat gelassen hatte. Hast du dem jungen Herrn gegenüber irgendwelche derartigen Vorteile? Wenn er nicht ein geborener Einfallspinsel ist, wird er dich mit deinen empörenden Verleumdungen gegen das Andenken seiner Mutter ungläubig abweisen und, da du ihm nach so langer Zeit keine Beweise von der Sache vorzulegen imstande bist, ist damit deine goldene Armadale-Geldgrube eingestürzt. Ich will damit nicht gesagt haben, dass die schwere Schuld der Verpflichtung der alten Dame nach dem, was du auf Madeira für sie getan, bereits getilgt sei, und stelle durchaus nicht in Abrede, dass, da die Mutter dir entwischt ist, zunächst der Sohn an der Reihe ist, dich zu belohnen. Nur musst du ihn in der rechten Weise bearbeiten, meine Liebe. Der Vorschlag, den ich dir zu machen wage, geht dahin: bearbeite ihn in der rechten Weise. Und welche ist die rechte Weise? Dies bringt mich auf meine Neuigkeiten. Hast du dir deinen Plan, mit Hilfe deiner Schönheit und deines Scharfsinns dein Glück bei diesem jungen Herrn zu versuchen, wohl überlegt? Die Idee verfolgte mich, nachdem du mich verlassen, in so seltsamer Weise, dass ich schließlich ein Billet an meinen Advokaten sandte und ihn ersuchte, das Testamentvermöge, dessen der junge arme Dale in den Besitz der Güter gelangte, sorgfältig in Dr. Commons zu prüfen. Das Resultat erweist sich als ein bei weitem ermutigenderes, als wir beide, du und ich, zu hoffen gewagt haben würden. Nach dem Berichte des Advokaten bleibt kein Schatten von Zweifel mehr über das, was du tun musst. In zwei Worten, Lydia: ergreife den Stier bei den Hörnern und heirate ihn. Ich rede im vollen Ernste. Dieses Wagnis verlohnt sich weit besser, als du glaubst. Bringe ihn nur dahin, dass er dich zur Mrs. Armadale macht, und dann kannst du allen künftigen Entdeckungen Trotz bieten. Solange er lebt, kannst du mit ihm anfangen, was du willst, und wenn er stirbt, berechtigt das Testament dich ungeachtet alles dessen, was er tun oder sagen mag, ob du Kinder hast oder nicht, zu einem aus den Gütern zu entnehmenden Einkommen von 1200 Pfund das Jahr, solange du lebst. Es unterliegt dies keinem Zweifel. Der Advokat hat das Testament selbst gelesen. Mr. Blanchard hatte natürlich, als er diese Verfügung traf, seinen Sohn und dessen Witwe im Auge. Da dieselbe jedoch sich nicht auf einen bestimmten, mit Namen benannten Erben beschränkt oder später irgendwo widerrufen ist, so ist sie bezüglich des jungen Armadale ebenso gültig, wie sie dies für den Sohn von Mr. Blanchard gewesen sein würde. Welch eine Aussicht für dich nach all dem Elend und den Gefahren, die du überstanden, Herrin von Thorpe Ambrose zu sein, solange er am Leben bleibt, und wenn er stirbt, eine lebenslängliche Jahresrente. Erangele ihn dir, mein armes, liebes Geschöpf, erangele ihn dir um jeden Preis. Du wirst, wenn du dies liest, vermutlich denselben Einwand erheben, den du machtest, als wir vor kurzem über den Gegenstand sprachen. Ich meine dein Alter. Jetzt höre mich an, mein gutes Geschöpf. Es handelt sich nicht darum, ob du mit deinem letzten Geburtstag dein 35. Jahr erreicht hast. Wir wollen die fürchterliche Wahrheit eingestehen und nichts weiter darüber sagen, sondern darum, ob du so alt aussiehst, wie du bist, oder nicht. Meine Ansicht über diesen Gegenstand sollte wohl die maßgebendste in ganz London sein, und sie ist es. Ich habe eine 20-jährige Erfahrung in Verjüngen verwitterter alter Gesichter und abgenutzter alter Gestalten unseres reizenden Geschlechts, und ich versichere dir mit Entschiedenheit, dass du nicht um einen Tag älter als 30 Jahre aussiehst, wenn überhaupt so alt. Wenn du meinen Rat annehmen und insgeheim ein paar von meinen Schönheitsmitteln anwenden willst, so will ich dir noch 3 Jahre weniger garantieren. Ich will all das Geld verlieren, das ich dir in dieser Sache vorzustrecken genötigt sein werde, wenn du, nachdem ich dich in meiner Wundermühle wieder jung gemacht habe, irgendeinem Manne älter als 27 Jahre erscheinst. Ausgenommen natürlich, wenn du in den frühen Morgenstunden sorgenvoll aus dem Schlaf erwachst, und dann, meine Liebste, wirst du in der Zurückgezogenheit deines Privatgemachs alt und hässlich sein, und dies wird nichts auf sich haben. Aber wirst du vielleicht einwenden, nehmen wir alles dies an, so bin ich doch im besten Falle immer noch 6 Jahre älter als er, und dies steht mir von vornherein entgegen. Meinst du? Überlege dir's noch einmal. Deine eigenen Erfahrungen werden dich sicherlich gelehrt haben, dass die allergewöhnlichste Schwäche von jungen Leuten im Alter des jungen Armadale die ist, dass sie sich in Frauen verlieben, die älter sind als sie. welche Art von Männern schätzt uns wirklich in der Blüte unserer Jugend? Ich habe in Wahrheit alle Ursache, Gutes von der Blüte der Jugend zu sprechen, denn ich habe heute 50 Guineen dadurch verdient, dass ich dieselbe auf den fleckigen Schultern einer Frau hervorbrachte, die deine Mutter sein könnte. Also, welche Art von Männern, sage ich, ist bereit, uns anzubeten, wenn wir bloße Kinder von 17 Jahren sind? Die munteren jungen Herren etwa, die selber in der Blüte der Jugend stehen? Nein, sondern die schlauen alten Gesellen, die hoch in den 40ern sind. Und was ist die Moral von alledem? Dass du im Besitze eines Kopfes, wie du ihn zwischen den Schultern trägst, alle Chancen auf deiner Seite hast. Wenn du deine gegenwärtige verlassene Lage fühlst, was ich sehr wohl glaube, wenn du weißt, welche charmante Frau du in den Augen der Männer noch immer sein kannst, sobald es dir beliebt, wenn du wirklich nach jenem abscheulichen Anfalle von Verzweiflung an Bord des Dampfbootes deine ganze ehemalige Entschlossenheit wiedergefunden hast, so wirst du keiner ferneren Überredung von mir bedürfen, um dieses Experiment zu versuchen. Wenn man bedenkt, wie die Ereignisse in dieser Welt sich drehen, wäre jener andere junge Einfallspinsel nicht ins Wasser gesprungen, um dich zu retten, so würde dieser junge Einfallspinsel nimmer die Güter erhalten haben. Es hat wirklich das Ansehen, als ob das Schicksal bestimmt habe, dass du Mrs. Armadale von Thorpe Ambrose werden sollst. Und wer kann seinem Schicksal entgehen, wie der Dichter sagt? Sende mir, liebstes Wesen, eine einzige Zeile, um Ja oder Nein zu sagen, und glaube an die aufrichtige Liebe deiner alten Freundin Maria Oldershaw. Ende von Abschnitt 7. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Oktober 2023.